Wie ist das Gorbi-Jelzin-Wunder zustande gekommen? Mit Sicherheit wird es eine Weile dauern, bis sich das genauer analysieren lässt. Aber so viel steht jetzt schon fest. Die Krise der Sowjetunion, so zugespitzt sie ist, zeugt offenbar selbst mehr heilende Elemente, als es den Anschein hatte. Zumindest hat die rasante Wechselwirkung interner und externer Faktoren den schnellen Durchmarsch des Notstandskomitees erst gebremst und dann verhindert. Ganz vorn steht das Volk in Moskau und in Leningrad. Offenbar ist es doch ganz anders, als viele Experten es immer darstellten. Leidensfähig, passiv sei es, allenfalls noch an einer Verbesserung der Versorgung interessiert, an der Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung und an der Bestrafung der vielen neuen Schieber und Krisengewinnler. Glasnost und Perestroika, sagt man, würde es verwünschen, Gorbatschow lieber heute als morgen in die Wüste schicken. Auf diese Stimmung, so Günter Weschke, hätten ja auch die Putschisten gesetzt. Ihre militanten Erklärungen der ersten Stunde hätten es bewiesen. Weiter im Sonntagsblatt. Hauchdünn und gar nicht vorhanden sei die demokratische Decke in der Sowjetunion, hat man uns eingeredet. Offenbar aber haben zumindest die hauptstädtischen Massen in den letzten Jahren einen Geschwindkurs in Demokratisierung hinter sich gebracht. Glasnost hat den Terror des Stalinismus, die Korruption der Brezhnev-Ära ans Licht gebracht. Ein Nie wieder haben sich offenbar weit mehr Sowjetmenschen geschworen, als man bislang angenommen hatte. Die KPDSU als einziger Träger des Systems ist durch die Enthüllungen und Skandale so diskreditiert worden, dass schließlich nur noch diejenigen zu ihr standen, die um ihre Pfründe fürchteten. Und die waren offenbar nicht bereit, für ihre Sache selbst zu kämpfen. Sie wollten, nach bewährtem Muster, den KGB und die Eliteeinheiten der Armee die blutige Arbeit machen lassen. Das Volk wollte schon lange mehr neue, unverbrauchte, glaubwürdige Leute. Deshalb ist seinerzeit Andrei Sacharow und seinen Analysen vertraut worden. Deshalb hat es Boris Jelzin auf den Schild gehoben. Aber es war Gorbatschows Perestroika, die Zerschlagung aller Machtklüngel und der Aufbau neuer demokratischer Strukturen, die die Voraussetzungen für den Aufstieg der Jelzins geschaffen haben.